Mein Mädel hat einen Rosenmund, und wer ihn küsst, der wird gesund. Und du, du, du, oh du schwarzbraunes Mädelein, du la la la la la, du la la la la la, du lässt mir keine Ruhe. Die Wangen sind wie morgenröt, wie sie steht über Winterschnee. Und du, du, du, oh du schwarzbraunes Mädelein, du la la la la, du la la la la, du lässt mir keine Ruhe. Dein Augen sind wie die Nacht so schwarz, wenn nur zwei Sternlein funkeln drin. Himmelgut, wenn er über uns blau sich wölbt.